Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer erraten wir eine Person, die interessant ist, mit 10 Hinweisen. Die Person weilt nicht mehr unter uns, aber unter uns weilt Philipp, Jürgen und Dominik. Und los geht's. Und zwar mit Jürgen. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich daran jetzt anknüpfen soll. Ist es Funk? So ein bisschen, ja. Geil. Das lässt jetzt meinen schäbigen Auto-Tune-Hip-Hop ein bisschen alt aussehen. Aber. Vielen Dank an Bench, der hat uns ja schon öfter mal irgendwie Hinweise geschickt. Hey. Und auch dieses Mal hat er mir die Arbeit abgenommen, 10 Hinweise über irgendeine tote Person herauszusuchen. Irgendeine tote Person. Ist doch geil, wenn wir einfach so mal Grabsteine vorlesen würden und ihr müsst dann erraten, um wen es geht. Ja. Hinweis Nummer 1. Man erzählt sich, dass ich während eines Erdbebens zur Welt kam und daher eine Nottaufe erhielt. Mein Vater war im ersten Beruf Barbier, meine Mutter Tochter eines Schneiders. Boah, das könnte gefühlt einfach mal jeder sein. Was heißt der erste Beruf, dass er mehrere Berufe hatte oder dass das der erste war, den er ausgeübt hat? Ich habe jetzt eher darüber nachgedacht, ob Barbier und Schneider nicht eigentlich zweimal das gleiche sein könnten. Hey, Barbier ist doch hier. Ja, was macht der? Schneiden. So Bart schneiden. Ja, Sekunde, aber früher hat er ja auch noch gleich noch mit verarztet und Medizinsachen ausgeführt. Ja, es war ein schlechter Gag. Okay, habe ich verstanden. Das war gestern spät. Das ist eine gute Aussage, das gefällt mir. Gehen wir lieber einfach schnell weiter zu Hinweis Nummer 2. Ich habe schon in früher Jugend meinen Vater in seinem zweiten Beruf vertreten. Vielleicht beantwortet dir das deine Frage, ob er mehrere Berufe hatte. Er war außerdem noch Klavierstimmer, Zauberer, Jongleur, Kinderbuchautor. Ich glaube, der Philipp weiß es schon. Vertreter. Was? Quatsch. Ey, wenn ich jetzt das irgendwie so völlig absurd irgendwie so dahergeraten hätte, wie gut wäre das einfach? Mit 15 Jahren erhielt ich die Tonsur, mit 25 Jahren nach einer Ausbildung die Priesterweihe. Das Priesteramt gab ich nach kurzer Zeit wegen Enge der Brust wieder auf. Enge der Brust? Was soll denn das Enge heißen? Kurzatmigkeit würde ich jetzt mal spontan aber dazu der sagen. Glauben und dergleichen war kein Problem, weil er hat einfach keine Luft gekriegt in den Kostümierungen, also in den Gewändern. Ja, das glaube ich jetzt gar nicht mal. Ich denke, das war einfach so gesundheitlich, war der einfach nett, fühlte er sich nicht dem Beruf gewachsen. Also wenn man etwas über das Priestertum sagen kann, egal welche Konfession, ist es ja, dass man auch ordentlich reden lernt und auch reden muss vor Leuten. Von daher, wenn man da Schwierigkeiten hat mit Atmen und dem Atemapparat, kann ich sehr gut verstehen, dass das einen da, ich sag mal, zurückwirft. Ja, kann sein. Ich finde auch Enge der Brust, das ist so eine schöne diffuse Diagnose, so wie sie heutzutage ausgestorben sind. Na gut, aber das ist halt, glaube ich, genauso wie ein, ja, woran ist verstorben? An Geisteswirrheit. Ja, was war das genau? Ja, ist doch klar. An Darmverschlingung. Na, das ist ja noch halbwegs konkret eigentlich. Ja, ja. Dann machen wir mal Hinweis Nummer 4. Ab 1703 war ich beim Ospedale della Pietà beschäftigt, einem Heim für Waisenmädchen. Die Gruppe, die ich dort leitete, erlangte einen legendären Ruf und lockte zahlreiche Italienreisende an. What? Ein Mädcheninternatsgruppe lockt Italienreisende an, das klingt irgendwie unrecht. Ich finde, das klingt auch irgendwie so ein bisschen schwierig. Ach, du liebe Zeit, ja. Ja gut, aber kann ja auch sein, dass einfach die Örtlichkeit irgendwie historisch aufgeladen ist oder und die einen tollen Chor haben oder sowas. Also da gibt es ja viele, viele Sachen, die in die Richtung gehen könnten. Oder die Mädchen besonders sehenswert sind. Ja, das, das wäre erst so ein bisschen creepy. Das ist vielleicht wie in so einem Kinderspielplatz und so ein Zaun außenrum und dann Jürgen da und gucken. Jürgen. Hinweis Nummer 5. Also den Hinweis Nummer 5, den habe ich mehr oder weniger eigenmächtig umformuliert, damit ihr nicht sofort draufkommt. Da steht jetzt, ich wurde in meiner Berufung zur lebenden Legende. Die Kalkutta-Truller. Die Kalkutta-Truller? Wie heißt sie? Wer ist denn du meinst die Mutter Teresa? Mutter Teresa. Nee, überleg doch mal, 1700 Paar Zerquetschte. Was weiß ich, keine Ahnung. Ach, es war Italien. Ich glaube, die lebte nicht 300 Jahre. Die Kalkutta-Trulla ist ein sehr schöner Spitzname für Mutter Teresa. Klingt ein bisschen, bisschen abwertend. Auch vor allem, man kann ja gut einen Diskurs über die Frau, ihr Leben und Schaffen halten. Das ist ja auch durchaus kontrovers, viele Dinge anzusehen, aber den Ausdruck Kalkutta-Truller ist, glaube ich, in dem Diskurs noch selten gefallen. Ey, gerne, es war spät gestern. Du hast auch eine schöne, sonore, basslastige Stimme heute. Ja, vielen Dank. Jahr 1740 zog ich nach Wien. Dort starb ich nur 10 Monate später. Das hilft euch nicht. Machen wir gleich Hinweis Nummer 7. Wobei, eigentlich habt ihr ja schon eine geografische Einordnung. Ich wollte gerade fragen, ob er zu allen 4 Jahreszeiten in Wien gewohnt hat. Zu allen 4 Jahreszeiten? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich darauf antworten soll. Mit anderen Worten, ist es Vivaldi. Ja, das ist Vivaldi. Ah! Da. Das war jemand anders. Aber eine Mädchen gewusst. Das ist ja total weird. Okay. Aber warum wusstest du es jetzt bei Wien und nicht bei Italien im Hinweis vorher? Weil ich die ganze Zeit irgendwie an Mozart und Co. gedacht habe. Auch weil wir jetzt wieder über so wirre Sachen wie Darmverschlingung und Co. geredet haben. Und jetzt überlegt habe, na gut, aber Italien, und dann irgendwie Wien, so ein, jetzt Einfluss, Musik, Wien, okay. Und dann bin ich gedanklich auf Vivaldi gekommen. Aber wie warst du denn bei Mozart? Es ging doch überhaupt nicht um Musik. Ja, ich sag ja, ich bin nur über die Assoziation von so wirren Wortwahl und so alten Ausdrücken für etwas draufgekommen. Total. Der Kollege Weißmann hat schon einen 7. Sinn für Erratungen. Weiß ich nicht. Ja, oder er kann besonders leise googeln. Das weiß ich immer nicht so genau. Ich lese euch mal noch den eigentlichen Hinweis Nummer 5 vor. Ich wurde als Komponist und Geigenvirtuose zur lebenden Legende und zum Wallfahrtsziel für viele europäische Musiker. Der war mir doch ein bisschen zu aussagekräftig. Ja, das verstehe ich. Da, glaube ich, hätte ich tatsächlich in Richtung Vivaldi geschossen. Hat der auch selber gegeigt? Hat er selber gegeigt? Natürlich hat er selber gegeigt. Das war mir gar nicht bewusst. Das war dir nicht bewusst? Nö, aber ich bin jetzt auch nicht so gebildet tatsächlich. Ja, aber ich lerne hier dazu. Du, aber Dominik, ich finde, du hast einen sehr guten Punkt, weil wenn du dir anguckst, wie früher Komponisten gearbeitet haben, ist es nicht, dass sie das selbst spielen konnten. Und ich rede jetzt nicht mal nur von kompletten Konzerten, sondern auch von Konzerten, also wie wir es heute kennen, von einem Orchester, sondern selbst ein Konzert für ein Instrument haben die Komponisten teilweise selber nicht hingekriegt. Yeah. Und es war wohl, Achtung, jetzt wird das Wissen natürlich sehr dünn, gar nicht unüblich, dass in dem Konzert etliche Male Fehler auch passiert sind den Spielern, weil die Sachen einfach bockschwer waren und die natürlich nicht irgendwie jahrelang Übungen hatten, es einzustudieren, sondern ja, da wurde halt ein Stück fertiggestellt von einem Komponist und dann wollte halt der Geldgeber oder die Geldgeber wollten es natürlich auch zeitnah hören und dann durfte das halt jemand, der ordentlich spielen kann, musste sich das reinprügeln in möglichst kurzer Zeit und dann ging es los. Reinprügeln ist doch geil. Naja gut, also mal ganz ehrlich, nicht, dass ich ein guter Musiker wäre oder irgendwas, aber... Aber ich bin ein überragender Musiker. Nein, auf gar keinen Fall. Aber man lernt sehr schnell, wenn man ein Instrument lernt, dass einfach das Ganze verdammt, verdammt viel Arbeit, Wiederholung und Übung ist. Ja, kein Zweifel. Das bezweifle ich wirklich zu 0%. Ja. So. Ich glaube, dass da auch, das ist so, dass du diesen Bewegungsablauf halt einfach auch verinnerlichst. Ja, total. Weißt du, das ist auch ganz viel, das ist halt so, wenn du drüber nachdenkst, ist es, glaube ich, schon schlecht. Es ist, glaube ich, wie mit Tänzerinnen und Tänzern, die dann eben manche Figuren und sowas, wenn du da drüber nachdenken musst, wie jeweils alles einzeln funktioniert, dann stehst du da und nichts passiert. Darf ich jetzt 7. Ja. Okay. Wegen meiner Haarfarbe wurde ich der Rote Priester genannt. Der Rote Priester? Das hätte mir ja auch mal überhaupt nicht weitergeholfen. Hinweis Nummer 8, in Klammern Nerdgefahr. Achtung, kleine Frage. Dominik fährt bei dir ein LKW durchs Zimmer. Ich frage mich auch, was hier passiert. Ich glaube, dass hier jemand mit einem Schlagbohrer gerade irgendwas macht, aber nicht in diesem Haus. Also ich möchte nicht wissen, wie laut es bei denen ist. Aber okay, es hat gerade wieder aufgehört. Okay, ich mache mir nur Sorgen. Entschuldigung, Jürgen, dass ich dich unterbrochen habe. Ich wollte nur sagen, dass der Rote Priester wie ein Edgar Wallace-Film klingt. Ja, ich habe mir gerade vorgestellt, wie jemand hinterm Dominik im Wohnzimmer mit dem Schlagbohrer da schlagbohrt. Was macht man mit dem Schlagbohrer? Ja. Schlagbohren. Ich hoffe, in der Aufnahme, also beziehungsweise im fertigen Fall, hört man das kaum. Ja, darauf würde ich keine Hoffnung setzen. Ich brachte das Solokonzert als eine Hauptform des Hochbarock auf und verhalf dreisätzigen Werken zum Durchbruch. Meine langsamen Mittelsätze sind gekennzeichnet durch Kantilenen des Soloinstruments. Was sind Kantilenen? Ja, das kann dir sicherlich der Philipp erklären. Nein. Der hat dir doch gerade so mit Orchesterwissen angegeben. Ja, aber davon habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was eine Kantilene ist. Hinweis Nummer 9. Ich war nicht nur in Norditalien sehr einflussreich, sondern auch im deutschen Raum. Johann Sebastian Bachs Stil machte unter meinem Einfluss eine tiefgreifende Weiterentwicklung durch. Ach, Mann. Nein, es steht tatsächlich da. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt sagen, Jürgen liest einfach mal so 5 Hinweise vor und 4 davon sind nur Spaß. So stimmt ja, gar nicht. Ich habe die nicht verifiziert. Ja. Und dann habe ich noch einen letzten. Nach einem meiner Werke wurde eine Pizza benannt. Oder vielleicht auch nicht. Der Asteroid 4330 und ein Gletscher in der Antarktis tragen meinen Namen. Ja, aber was sind wir wieder. Soll das sein? Na, da sind wir wieder bei den 4 Jahreszeiten. Ja, jetzt hätte ich es dann auch verstanden. Ah, Quatsch. Ah. Ja, ja, ja. Deswegen habe ich gefragt, ob er 4 Jahreszeiten lang in Wien gewesen ist. Aber, also. Das war nicht der Schlagbohrer beim Dominik, sondern das war der anrollende Groschen, der jetzt gerade gefallen nein, ist. Ja, okay. Nein, aber also, jetzt mal eine saudumme Frage, aber das kann man doch jetzt auch nicht unbedingt wissen, dass die 4 Jahreszeiten-Pizza nicht nach den 4 Jahreszeiten benannt ist, sondern nach Vivaldi. Ich möchte fast das anzweifeln, ehrlich gesagt. Deswegen steht er ja auch dabei oder vielleicht auch nicht. Ah, aber ah. Mal ganz ehrlich, die 4 Jahreszeiten ist jetzt auch kein, oh, das ist immer Vivaldi. Es gibt ja auch Bilder, die heißen die 4 Jahreszeiten oder keine Ahnung. Ich meine, das ist ja einfach ein zutiefst in der Kultur geprägtes Bild. Also yeah. Ich bin mir auch sicher, dass vor Vivaldi es Werke gab, die 4 Jahreszeiten, selbst wenn es nicht so hieß, zumindest repräsentiert haben. Es gibt ja auch, keine Ahnung, Glas, wie sagt man so, Glasfenster mit solchen Abbildungen oder Bilder oder ja, oder noch weiter zurück irgendwelche Kultur, boah, jetzt klingt's hochgestochen. Naja, so Figuren, die für Jahreszeiten stehen, gibt's ja auch schon in irgendwelchen Mythologien. Von daher, würde ich jetzt ihm das nicht nachsagen, dass er jetzt der Erfinder davon wäre. Er hat's vielleicht noch mehr geprägt oder irgendwie. Also auf der Wikipedia-Seite der Pizza 4 Jahreszeiten steht kein Wort von Vivaldi. Na dann. Aber ich bin die englische oder die deutsche Wikipedia? Ich habe beide jetzt gerade gecheckt. Ah. Auf Englisch ist noch ein schöner Link zu einer List of Pizza Varieties by Country. Ah. Das werde ich mir jetzt dann mal zu Gemüte führen. Ja. Aber dann guck doch noch mal nach, was eine Kantilene ist, während Dominik noch was dazu wirft. Ich habe ein tolles Abschlusswort zum Thema Wikipedia. Gerne. Also erst ein Kantilenending, weil ich möchte damit schließen. Interessiert es wirklich irgendjemanden, was eine Kantilene ist? Ich jetzt schon. Nein. Es ist eine getragene, gesangsartige Melodie. Ah, okay. Heute ist der 7. August und ich habe hier so einen Tischkalender stehen, wo an jedem Tag des 2019, wo an jedem Tag des Jahres quasi ein Fact zu diesem Tag ist, mit einer schönen Illustration von der überaus talentierten Künstlerin Julia Seer. Und gestern an meinem Geburtstag ist quasi das Internet erfunden worden, offiziell. Und heute ist 1966, Jimmy Wales wird in Huntsville, Alabama geboren. Zusammen mit Larry Sanger gründet er 2001 die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Oh. Aus dem anfänglichen Spaßprojekt wurde das meistbenutzte Online-Nachschlagewerk. Nicht schlecht. Wenn auch ihr Lust habt, dass wir eure Fakten über eine Person vorlesen, dann schickt sie uns. Kontakt findet ihr auf das-a.ch. Bis dann. Moment. Wir müssen noch unbedingt über den Fakt reden, dass die Isländer gerne Bananen auf ihre Pizza legen. Nein. Also wirklich? Was stimmt mit denen nicht? Ich würde es ausprobieren. Ich werde da mal hinfahren und mit denen reden. Ja. Ansonsten legt Bananen auf den Grill. Das ist gut. Banane, Alufolie, Zucker drauf, Rum drauf, karamellisieren lassen. Super. So, eventuell noch Eis dazu. Das Abschlusswort haben. Na dann. Hier deine Chance. Nein, ich hab doch schon. Tschüss. Mabadanga, mabadanga, ja. Dann ciao. Kindsköpfe. Tschüss. Das war jetzt. Vor allem, wir hatten jetzt nochmal das Tschüss gesagt am Schluss.